Kundgabe 1950. Empfangen durch Bertha Dudde am 12.06.1941. Maßnahmen gegen den christlichen Glauben. Wer in der kommenden Zeit sich dem Herrn, Jesus Christus, anvertraut, der braucht nicht zu fürchten, dass er verlassen ist, so Schweres an ihn herantreten wird. Es hat wohl kaum die Macht des Widersachers so zerstörend eingewirkt auf die Gläubigen, wie es nun der Fall sein wird. Es werden unglaublich scharfe Maßnahmen getroffen werden, die bezwecken sollen, dass der Mensch sich lossage vom christlichen Glauben, dass er Jesus Christus verleugne und sich einer neuen Richtung anschließe, die völlig andere Grundlehren vertritt als die Lehre Jesu Christi. Und es wird viel durch diese Maßnahmen erreicht werden. Es werden viele Menschen das Wissen um ihn verlieren, so sie nicht mutig standhalten dem Verlangen derer gegenüber, die sich mächtig wähnen. Es gibt einen, der weit mächtiger ist, und die sich ihm anvertrauen, brauchen sich nicht zu sorgen. Ihnen wird der Herr alles geben. Sie werden klug und weise sein und reden, so es notwendig ist, aus vollster Überzeugung für ihren Herrn und Heiland. Und sie werden jeden Einwand widerlegen können. Denn wer für Christus streitet, dessen Geist ist erweckt, und er wird sich äußern, so die Stunde gekommen ist. Denn ob auch alles Irdische zu vergehen droht, bestehen bleibt unweigerlich das Wort Gottes, das er selbst den Menschen auf Erden gab. Denn Gott sagt: Mein Wort wird nicht vergehen in Ewigkeit. Um dieses Wortes willen wird ein heißer Kampf entbrennen, jedoch ein Kampf, der nichts mit dem Weltgeschehen zu tun hat. Es ist ein Kampf, der lediglich um das Bekennen Jesu Christi geht. Dieser Kampf wird zwar auch Opfer fordern, doch wer von der göttlichen Gnade gestärkt sein will, der wird die Kraft empfangen, auch jene Opfer willig zu ertragen. Er wird sich voller Eifer einsetzen für Jesus Christus, und er wird nicht mehr bangen, sondern unverzagt den Ereignissen entgegensehen. Und solche Menschen brauchet der Herr, die sich selbst aufopfern für ihn und immer bereit sind, das auszuführen, was Gott will. Denn die Zeit ist ernst und fordert ganzen Einsatz. Sie bringt Ereignisse mit sich, die nur im Glauben an Jesus Christus ertragen werden, die aber auch den Menschen seelisch ausreifen lassen und ihm größten Lohn eintragen. Denn nur der gläubige Mensch verbindet sich mit dem göttlichen Geist, und dieser wird ihn lehren und ihm Kraft vermitteln durch das göttliche Wort und ihn immer wieder hinweisen, dass er Treue halten soll dem Herrn und Heiland, dem göttlichen Erlöser, so die Welt sich gegen diesen stellt und ihn verdrängen will aus den Herzen der Menschen. Amen.